I was asked to teach you about this. Ich wurde gebeten, euch Folgendes zu lehren. Anxiety versus faith. Angst im Gegensatz zu Glauben. That's what they asked me. Das ist, worum ich gebeten wurde. So I do what I was asked to do. Also mache ich, worum ich gebeten wurde. Now, let me explain something to you. Lasst mich euch etwas erklären. I used to be a person that worried about everything. Früher war ich eine Person, die sich um alles sorgte. Literally about every small thing I used to worry about. Buchstäblich um jede Kleinigkeit. I was very nervous. Ich war sehr nervös. Always worried. Ständig besorgt. Didn't sleep well at night. Nachts schlief ich schlecht. Always I was worried. Ich war ständig besorgt. But then one day God spoke to me. Aber eines Tages sprach Gott zu mir. And God said, "Do you know that you sin when you worry?" Und Gott sagte, weißt du, dass du sündigst, wenn du dir Sorgen machst? I didn't like that. Das gefiel mir nicht. I didn't like that because I worried about everything. Ich mochte es nicht, denn ich war um alles besorgt. I didn't like God to tell me, "This is sin. Stop it." Es gefiel mir nicht, dass Gott mir sagt, das ist Sünde, hör auf damit. So everything that I believe, I want to see in the Bible. Alles, was ich glaube, möchte ich in der Bibel wiederfinden. Now let me tell you something else. Lasst mich euch noch etwas sagen. I made a decision when I started to preach 39 years ago. Als ich vor 39 Jahren anfing zu predigen, traf ich eine Entscheidung. I made a decision, I will never preach anything that I don't live. Ich entschied, dass ich nie etwas predigen würde, das ich nicht auch praktisch lebe. If I don't live it, I will not preach it. Wenn ich nicht danach lebe, werde ich es nicht predigen. I don't take the Bible and preach something. Ich nehme nicht die Bibel und predige einfach. If I don't live it, I refuse to preach it. Ich weigere mich, es zu predigen, wenn ich nicht danach lebe. My wife knows me. Meine Frau kennt mich. She knows that what I preach is also my life. Sie weiß, was ich predige, so ist auch mein Leben. I always attempt to live everything I preach. Ich strebe immer danach, alles so zu leben, was ich predige. Because otherwise we are hypocrites. Weil wir sonst Heuchler wären. I can't teach you something that I don't do. Ich kann euch nichts lehren, was ich nicht selbst praktiziere. So what I'm teaching you is also what I live. Also was ich euch lehre, ist auch wie ich lebe. Let's open the Bibles to Philippians chapter 4 verse 6. Lasst uns die Bibel öffnen, Philipper 4 Vers 6. Here the Bible says, be anxious for nothing. Die Bibel sagt hier, sorgt euch um nichts. Let's read the whole verse, verse 6. Lasst uns den ganzen Vers 6 lesen. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. To live a worry-free life is not only a good idea. Es ist nicht nur eine gute Idee, ein sorgenfreies Leben zu führen. It is a good idea, but not only. Es ist tatsächlich eine gute Idee, aber nicht nur das. It is a commandment of God. Es ist ein Gebot Gottes. Look what it says. Do not be anxious about anything. Schau, was da steht. Sorgt euch um nichts. Anything. Rein gar nichts. But the interesting thing about this verse is this. Das Interessante an diesem Vers ist, if you look in the original Greek, wenn du im griechischen Urtext nachschaust, in the manuscript it's written in a grammar that is very strong. Ist es dort in einer sehr starken grammatikalischen Form geschrieben. This is what the grammar actually says. Die Grammatik drückt eigentlich Folgendes aus. We don't really have this in our English or Portuguese language. Im Englischen und Portugiesischen gibt es das gar nicht. But in the Greek it's very clear. Aber im Griechischen ist es offensichtlich. Now, I'm not a Greek scholar. Ich habe kein Griechisch studiert. I have very good lexicons that I can look in. Ich habe sehr gute Lexika, die ich nutzen kann. But I have another advantage. Aber ich habe noch einen anderen Vorteil. I'm very blessed. Ich bin sehr gesegnet. I used to work with a man in Austria. In Österreich arbeitete ich zusammen mit einem Mann. He was a leader in our church. Der Leiter in unserer Gemeinde war. He speaks 17 languages fluently. Er spricht 17 Sprachen fließend. He is fluent in Bible Hebrew and Bible Greek. Er spricht sowohl biblisches Hebräisch als auch biblisches Griechisch fließend. He lives in Israel now. He used to live in Austria with me. Heute lebt er in Israel. Früher lebte er mit mir in Österreich. Do you know why he speaks so many languages? Wisst ihr, warum er so viele Sprachen spricht? Because he has a special job which he has done for more than 30 years. Weil er seit über 30 Jahren eine spezielle Aufgabe hat. He translates Bibles from the Hebrew and Greek into many languages. Er übersetzt die Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen und viele andere Sprachen. He is the scholar. Er ist ein Wissenschaftler, Akademiker. So when I have any doubt, wenn ich also irgendeinen Zweifel habe, I quickly send an email. Schicke ich schnell eine E-Mail. Jim. Jim. It seems to me that in the original Greek, this is what it means. Help me, please. Ich meine, dass dies im griechischen Urtext Folgendes bedeutet. Bitte hilf mir. Without exception, within 1 or 2 hours, I have an answer. Ohne Ausnahme erhalte ich innerhalb von 1 bis 2 Stunden eine Antwort. And I get a nice long email explaining everything to me. Und ich bekomme eine schöne lange E-Mail, die mir alles erklärt. So some people think I'm clever. No, Jim is clever. Manche Leute denken inzwischen, ich wäre schlau, aber Jim ist schlau. I just know who to ask. Ich weiß nur, wen ich fragen muss. So here is the meaning of this scripture in the original Greek grammar. Also hier ist die Bedeutung dieser Stelle im griechischen Urtext. It is not written as a suggestion. Es ist nicht als ein Vorschlag geschrieben. God is not saying, you know, don't be anxious for anything. It's not good. Gott sagt nicht, weißt du, mach dir doch keine Sorgen, das ist nicht gut. It is written as a commandment that has to be obeyed by the one who hears it. Es ist als Befehl geschrieben, der von dem befolgt werden muss, der ihn hört. It's very strong. Es ist ein sehr starker Ausdruck. So let's say the way the original says it. Lasst es uns so aussprechen, wie es im griechischen Urtext steht. God is saying to you. Gott spricht zu dir. I command you. Ich befehle dir. Not to be anxious about anything. Dir keine Sorgen um irgendetwas zu machen. So the moment you worry about anything, you break God's commandment. In dem Moment, in dem du dich um irgendetwas sorgst, brichst du Gottes Gebot. So if you break God's commandment, you sin. Und wenn du dieses Gebot brichst, sündigst du. Because God is not asking you not to be anxious. God is commanding you not to be anxious. Denn Gott bittet dich nicht, dir keine Sorgen zu machen, sondern er befiehlt dir, nicht besorgt zu sein. About nothing. Wegen nichts. Maybe you think. Vielleicht denkst du. This is hard. Das ist schwer. Listen. Hör zu. Tonight you're listening to a man. Heute Abend hörst du einem Mann zu. Who used to worry about everything. Der sich um alles Sorgen machte. I was always worried. Ich war immer besorgt. If you want to, after the meeting, you can go and talk to this beautiful woman of mine. Wenn du möchtest, kannst du nach dem Meeting mit meiner wundervollen Frau sprechen. Ask her if I worry today. Frag sie, ob ich mir heute Sorgen mache. I don't. Tue ich nicht. I live a worry-free life. Ich lebe ein sorgenfreies Leben. If worries come to me, I do what I teach you today to do. Wenn Sorgen auftauchen, tue ich das, was ich euch jetzt beibringen werde. Tonight I will show you how easy it actually is to live a worry-free life. Heute Abend zeige ich euch, wie leicht es eigentlich ist, ein sorgenfreies Leben zu führen. When I understood this, I realized it's not even difficult. Als ich das verstand, merkte ich, dass es überhaupt nicht schwer ist. Do you know the Bible only works if we obey it? Weißt du, die Bibel funktioniert nur, wenn wir ihr gehorchen. If we believe it and obey it, it will always work. Wenn wir glauben und gehorchen, wird es immer funktionieren. After tonight, if you apply what I'm teaching you, wenn du nach diesem Abend anwendest, was ich dir beibringe, your quality of life will increase by thousands of percent. Wird sich deine Lebensqualität um tausende Prozent steigern. Suddenly, all the worries are gone. Plötzlich sind alle Sorgen verschwunden. Now, if I would ask, how many of you worry? Wenn ich fragen würde, wie viele von euch machen sich Sorgen? From time to time. So, ab und zu. If you would be honest, almost every hand would go up. Wenn ihr ehrlich wärt, würde fast jeder die Hand heben. If you would be honest. Wenn ihr ehrlich wärt. But after tonight, this will stop. Aber nach heute Abend wird das aufhören. Because I'm gonna show you how easy it is. Denn ich werde euch zeigen, wie einfach es ist. So the Bible says, I command you never worry about anything. Also die Bibel sagt, sorgt euch nie um irgendetwas. A little later I will show you exactly how to live this. Etwas später werde ich euch genau zeigen, wie man das lebt. It's going to be very practical. Es wird sehr praktisch sein. You are not going to leave here having heard a good sermon but not knowing what to do. Ihr werdet nicht heimgehen, nachdem ihr eine gute Predigt gehört habt, ohne zu wissen, was ihr tun sollt. Tonight you will know exactly how to do this. Heute Abend werdet ihr genau wissen, was zu tun ist. You see, worry pulls tomorrow's cloud over today's sunshine. Schaut, Sorgen ziehen die Wolken von morgen über den Sonnenschein von heute. So you worry about tomorrow. Wenn du dich also um morgen sorgst, what happens? Was passiert dann? You cloud up the beautiful sunshine that God wants you to enjoy. Dann trübst du den wunderschönen Sonnenschein, den Gott dir heute zum Genießen gibt. You know, through worrying, you can never change circumstances. Weißt du, durch Sorgen kannst du die Umstände niemals ändern. We believe this lie. Okay, if I worry, then the bad things won't happen. Wir haben diese Lüge geglaubt. Wenn ich mich sorge, passieren die schlimmen Sachen nicht. No, that's absolutely not true. Nein, das ist absolut nicht wahr. Do you know, I've done research and study. Ich habe recherchiert und studiert. About the connection of sicknesses and the way we live our life. Über den Zusammenhang zwischen Krankheiten und unserem Lebensstil. The reason why I did this is for two reasons. Das habe ich aus zwei Gründen gemacht. Because I have a deep compassion for sick people. Denn ich habe tiefes Mitgefühl für kranke Menschen. And I want to see miracles. Und ich möchte Wunder sehen. But there is another reason. Aber es gibt noch einen anderen Grund. When I started to plant my first church, als ich meine erste Gemeinde gründete, God taught me something very interesting. Lehrte mich Gott etwas sehr Interessantes. We had a lady in our church. In unserer Gemeinde gab es eine Dame, she suddenly developed an inflammation in her shoulder. Die plötzlich eine Entzündung in ihrer Schulter bekam. She was unable to use her shoulder. Sie konnte ihre Schulter nicht bewegen. She went to every doctor, nobody could help her. Sie ging zu sämtlichen Ärzten, niemand konnte ihr helfen. She went to alternative medicine and nothing could help. Sie wandte sich der Alternativmedizin zu, es half nichts. Physiotherapeuts, nothing could help. Physiotherapeuten, nichts half. Miracles were a daily thing in our church. In unserer Gemeinde waren Wunder alltäglich. But I prayed and prayed for her and nothing happened. Ich betete und betete für sie, aber es tat sich nichts. Then we had a healing evangelist that came to another city. Es gab einen Heilungsevangelisten, der in eine andere Stadt kam. He came to about an hour drive from where we live. Etwa eine Stunde Fahrzeit von uns entfernt. Our church was small then. Unsere Gemeinde war damals klein. I don't remember, but maybe 60 people. Ich weiß es nicht genau, aber es waren vielleicht 60 Leute. So we encouraged the whole church to go. Wir ermutigten also die gesamte Gemeinde dorthin zu gehen. So most of them went. Die meisten gingen hin. The healing evangelist, after he preached, und nachdem der Heilungsevangelist gepredigt hatte, he had a word of knowledge. Bekam er ein Wort der Erkenntnis. He described that woman perfectly. Er beschrieb diese Frau perfekt. He described details that didn't fit for anybody else, only for her. Er beschrieb Details, die auf niemanden sonst zutrafen, nur auf sie. She described her pain and everything. Er beschrieb ihre Schmerzen, einfach alles. I, as her pastor, got so excited. Ich als ihr Pastor war so aufgeregt. Finally, she will be healed. Endlich wird sie geheilt werden. So he said, where is this woman? Er sagte, wo ist diese Frau? So she went to the front. Und sie kam nach vorn. And the Lord said to me. Und der Herr sprach zu mir. Watch very carefully, because I'm going to teach you an important lesson. Sieh genau hin, ich werde dir eine wichtige Lektion lehren. So I was watching. Also beobachtete ich. I thought, what lesson? He described everything. She's gonna be healed. Ich dachte, welche Lektion? Er hat alles beschrieben. Sie wird geheilt werden. He laid hands on her. Er legte ihr die Hände auf. He prayed. Er betete. The power of God knocked her to the ground. Not slowly she fell. Knocked her to the ground. Die Kraft Gottes schlug sie zu Boden. Sie sackte nicht langsam zusammen. Sie wurde plötzlich umgehauen. I thought, wonderful, the power of God is here. Ich dachte, wundervoll, die Kraft Gottes ist hier. She's healed. Sie ist geheilt. When she finally got up, als sie aufstand, she was not healed. War sie nicht geheilt. Nothing changed. Nichts hatte sich geändert. The evangelist was confused. Der Evangelist war verwirrt. Everybody was confused. Alle waren verwirrt. The Lord said to me, der Herr sagte mir, this is the lesson. Dies ist die Lektion. I don't want you to just remove the bad fruit. I want you to destroy the root. Ich möchte nicht, dass du nur die faule Frucht entfernst. Ich möchte, dass du die Wurzel zerstörst. The reason why this woman has a problem is because she has bitterness and resentment in her heart. Der Grund, warum diese Frau ein Problem hat, ist, dass sie Bitterkeit und Groll im Herzen hat. Against her sister who cheated her in an inheritance. Gegen ihre Schwester, welche sie um ein Erbe betrogen hat. I was shocked. Ich war schockiert. I didn't say anything to anybody. Ich sagte niemandem etwas. We drove home. I didn't speak anything. Wir fuhren heim. Ich sagte kein Wort. I came home and I talked to Debbie. Als ich zu Hause war, sprach ich mit Debbie. I told her. Ich sagte es ihr. She said, well, you have to talk to her. Sie sagte, nun, du musst mit ihr sprechen. I said, I'm not gonna talk to her. Ich sagte, ich will nicht mit ihr reden. I said, what am I gonna say? Hey, you have bitterness in your heart. Was sollte ich ihr denn sagen? Hey, du bist im Herzen verbittert. I said, I'm not gonna say. Ich sagte, ich werde überhaupt nichts sagen. She said, you have no choice. Debbie meinte, du hast keine andere Wahl. You are her pastor. Du bist ihr Pastor. God told you. Gott hat's dir gesagt. Now you have to tell her. Nun musst du es ihr sagen. You know, we pastors like to say nice things. Wir Pastoren sagen gerne nette Dinge. We don't wanna like to say, hey, you have bitterness in your heart. Wir sagen nicht gern, hey, du hast Bitterkeit im Herzen. She was a very influential woman in our church. Sie war eine sehr einflussreiche Dame unserer Gemeinde. Her and her husband were very well known in the town. Sie und ihr Ehemann waren sehr bekannt in unserer Stadt. So I told her. Also sagte ich es ihr. Try to tell her very nicely. Ich versuchte es ihr auf eine nette Art beizubringen. She got angry at me. Und sie wurde sehr böse auf mich. She said, my life is none of your business. Sie sagte, mein Leben geht dich gar nichts an. She left the church unhealed. Sie verließ die Gemeinde ungeheilt. Why am I telling you this? Warum erzähle ich dir das? Because there is a lot of medical research. Wegen einer Menge medizinischer Forschungen. That proves that worrying is directly connected to sicknesses in our lives. Die beweisen, dass es einen direkten Zusammenhang gibt zwischen Sorgen und Krankheiten in unserem Leben. It is medically proven. Es ist medizinisch bewiesen. Do you know what happens when we worry? Weißt du, was geschieht, wenn wir uns Sorgen machen? When we worry, our body releases stress hormones. Unser Körper setzt Stresshormone frei, wenn wir uns sorgen. These hormones are very destructive for our body. Diese Hormone sind sehr destruktiv für unseren Körper. These hormones can cause heart problems. Diese Hormone können Probleme mit dem Herzen verursachen. Excessive tiredness. Extreme Müdigkeit. If you are always tired, although you sleep enough, you have to ask yourself, maybe I'm worrying. Wenn du ständig müde bist, obwohl du genug schläfst, solltest du dich fragen, sorge ich mich vielleicht? It can cause memory loss. Es kann Gedächtnisschwund verursachen. Headaches. Kopfschmerzen. Irritability. Gereiztheit. Read me down here. It can cause inability to concentrate. Es kann Konzentrationsschwäche verursachen. It can cause muscle pain and muscle tension. Es kann Muskelschmerzen und Verspannungen verursachen. But worst of all, suppresses the immune system. Aber am schlimmsten ist, dass es das Immunsystem schwächt. Did you know that? Wusstest du das? Worrying suppresses your immune system. Sich zu sorgen schwächt das Immunsystem. Scientists have proven. Wissenschaftler haben bewiesen, that if our immune system is the way that God originally created it, dass unser Immunsystem so wie Gott es ursprünglich geschaffen hat, it has the power to destroy any sickness and any virus. Die Kraft hat, jede Krankheit und jeden Virus zu zerstören. Including the most aggressive cancer cell. Inklusive der aggressivsten Krebszellen. You see, God created our body to heal itself. Schau, Gott hat unseren Körper so geschaffen, dass er sich selbst heilt. Through the immune system. Durch das Immunsystem. But our immune systems are weak because we live with stress and worry. Aber unser Immunsystem ist schwach durch ein Leben im Stress und in Sorgen. So now we fill our bodies with medications. Und nun füllen wir unseren Körper mit Medikamenten. The medication only fixes the symptoms, but never the root. Die Medikamente behandeln immer nur die Symptome, niemals die Ursache. Makes you feel a little better, but it doesn't deal with the problem. Du fühlst dich etwas besser, aber das Problem ist nicht beseitigt. But we think, oh, okay, now the problem is fixed. Aber wir denken, okay, jetzt ist das Problem behoben. Now listen, I'm not against medication. Hör zu, ich bin nicht gegen Medikamente. I don't like it, but I'm not against it. Ich mag sie nicht, aber ich bin nicht dagegen. I'm not preaching against medication. I'm not doing a medical sermon. Ich predige nicht gegen Medikamente. Dies ist keine medizinische Andacht. Absolutely not. Absolut nicht. But I just want you to understand how effective, how terribly negatively effective the worrying is for our bodies. Ich möchte dir nur erklären, dass du verstehst, welch einen negativen Effekt Sorgen auf unseren Körper haben. My body is the temple of the Holy Spirit. Mein Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Why would I destroy it through worrying? Warum sollte ich ihn durch Sorgen zerstören? But worry releases stress hormones. Sorgen setzen Stresshormone frei. And that is very, very bad. Und das ist sehr, sehr schlecht. Now, the average person. Der Durchschnittsmensch. This is a statistic that they have done. Das ist eine Statistik, die erstellt wurde. They try to figure out what people worry about. Um herauszufinden, worüber Menschen sich Sorgen machen. 40% of the things people worry about are things that never happen. 40% der Sorgen passieren gar nicht, sie treffen nicht ein. Now, let me show you. Lasst mich es euch zeigen. How many of you have ever worried about something and then you realized, my goodness, it never happened. My worries were raised. Wie viele von euch haben sich Sorgen gemacht und dann bemerkt, du meine Güte, es ist gar nicht so gekommen, die Sorgen waren umsonst. Raise your hand. Heb die Hand. Todo mundo. Claro. Na klar, alle. 40% of all the worries that people have actually never happen. 40% aller Sorgen erfüllen sich tatsächlich nie. 30% of what people worry about. 30% der Sorgen, die die Leute sich machen, are about things of the past that you cannot change. Betreffen Dinge aus der Vergangenheit, die unabänderbar sind. I wish I wouldn't have done that. Wenn ich das bloß nicht getan hätte. Ah, I wish. Ich wünschte. You can't change your past. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. But my Jesus is the one who redeems my past. Aber mein Jesus ist der Erlöser meiner Vergangenheit. Including my failures. Inklusive meiner Verfehlungen. You know that Jesus uses our failures from the past for the purpose of his kingdom? Jesus benutzt die Verfehlungen unserer Vergangenheit zur Ehre seines Reiches. Did you know that? Wusstest du das? Peter denied Jesus. Petrus hat Jesus verleugnet. What did Jesus say? Was sagt Jesus dazu? When you return, strengthen the brethren. Wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Why? Warum? Because the other disciples ran away too. Denn die anderen Jünger rannten ebenfalls davon. They all failed. Sie versagten alle. The Bible talks about Peter's failure more than about the others. Die Bibel spricht öfter von Petrus' Versagen als von dem der anderen. But they were all afraid. Aber jeder von ihnen hatte Angst. So Jesus said, also sagte Jesus, I'm gonna use your failure. Ich werde eure Verfehlungen benutzen. You're gonna strengthen the brethren because you understand now my grace. Du wirst die Brüder stärken, denn jetzt verstehst du meine Gnade. God uses our failures. Gott benutzt unsere Versagen. So why worry about the past? Warum sich also Sorgen um die Vergangenheit machen? 12% of the things people worry about is criticism from other people. 12% der Sorgen betrifft Kritik von anderen. Most of this criticism is not true anyhow. Ein Großteil dieser Kritik ist sowieso nicht wahr. You know, God taught me this a long time ago. Gott hat mir das vor langer Zeit gesagt. Paul said in Galatians chapter 1. Paulus sagt in Galater 1. If I still seek to please men, I cannot please God. Wenn ich noch danach strebe, den Menschen zu gefallen, höre ich auf, Gott zu gefallen. Don't worry about what people say. Sorge dich nicht darum, was andere Leute sagen. People criticize you, just bless them. Segne einfach die Leute, die dich kritisieren. Love them. Liebe sie einfach. I don't care what people say about me. Es ist mir egal, was die Leute über mich sagen. Something my wife says, you have to dress nicer. Meine Frau sagt manchmal, du musst dich netter anziehen. Fix your hair. Bring deine Haare in Ordnung. I said, I don't really care what I look like. Ich sage, es kümmert mich nicht wirklich, wie ich ausschaue. I don't care what people say. Mir ist egal, was die Leute sagen. You can put on YouTube anything you want about me. I don't care. Du kannst alles, was du willst, über mich auf YouTube hochladen. Mir egal. I don't live to please people, I live to please Jesus. Ich lebe nicht, um Menschen zu gefallen, ich lebe, um Jesus zu gefallen. So don't worry about criticism of other people. Also mach dir keine Sorgen um die Kritik der anderen. Jesus said, woe unto you if all men speak good of you. Jesus sagte, wehe euch, wenn alle Leute gut von euch reden. It's bad for you if everybody speaks good of you. Also es ist schlecht, wenn alle gut über euch sprechen. They criticized our master, they will criticize. Sie kritisierten unseren Meister, sie werden auch euch kritisieren. Of course they will. Selbstverständlich. So don't worry about that. Macht euch darum keine Sorgen. 10% of the worries of people are about their health. 10% der Sorgen betreffen die eigene Gesundheit. Do you know that health gets worse with worrying? Wusstest du, dass sich die Gesundheit durch Sorgen verschlechtert? So the people who worry about their health make themselves even unhealthier by their worrying about their health. Also machen sich die Leute noch ungesünder, indem sie sich über ihre Gesundheit sorgen. Doesn't make sense. Das macht keinen Sinn. Only 8% of everything people worry about. Nur 8% der Sorgen are actually real problems that they will face. Sind wirkliche Probleme, die sie konfrontieren müssen. So, let's forget the Bible for a moment. Lasst uns die Bibel für einen Moment vergessen. Let's just speak naturally. Lasst uns ganz natürlich reden. 92% of all your worries are a complete waste of time. 92% deiner Sorgen sind komplette Zeitverschwendung. Complete waste of time. Komplette Zeitverschwendung. Because 40% will never happen. Denn 40% davon werden sich nie bestätigen. 30% about your past. 30% betreffen deine Vergangenheit. Which you can't change. Die du nicht ändern kannst. 10% about your health. 10% über deine Gesundheit. Which gets worse with worrying. Die sich verschlechtert durch Sorgen. 12% of what people say about you, which you can't change either. 12% sind das Gerede anderer Leute, was du auch nicht ändern kannst. So 92% of all your worries, if people worry, are completely wasted energy. 92% aller deiner Sorgen sind eine totale Energieverschwendung. Only 8% of problems you actually face. Nur 8% aller Sorgen müssen tatsächlich konfrontiert werden. And if you face these 8% with worrying, you're gonna fail. Und wenn du diesen 8% mit Sorgen begegnest, wirst du versagen. So it makes no sense even from a natural point of view. Also selbst von einem natürlichen Standpunkt aus macht es überhaupt keinen Sinn. But listen carefully. Aber hör gut zu. I am not teaching you tonight, don't worry, it is sin. Ich lehre dir heute Abend nicht, mach dir keine Sorgen, das ist Sünde. Relax. Entspann dich. That's not what I'm saying. Das ist nicht das, was ich sage. That's not what the Bible says. Denn es ist auch nicht das, was die Bibel sagt. That's positive thinking. Das meint positives Denken. We don't teach positive thinking. Positives Denken lehren wir nicht. We teach thinking the thoughts of God. Wir lehren Gottes Gedanken denken. It's a big difference. Das ist ein Riesenunterschied. Bible never says, I command you, never be worried about anything, period. Die Bibel sagt nie, ich befehle dir, dich nie um etwas zu sorgen, Punkt. Bible doesn't say that. Das sagt die Bibel nicht. The Bible continues. Die Bibel fährt fort. In the same sentence. Im selben Satz. What does it say? Was steht da? It says, be anxious for nothing. Da steht, sorgt euch um nichts, habt vor nichts Angst. That's a commandment. Das ist ein Gebot. Nothing literally means nothing. Nichts meint buchstäblich nichts. So God does not permit you to be anxious about anything. Also Gott erlaubt dir nicht, dass du dir um irgendetwas Sorgen machst oder ängstlich um irgendwas bist. Even if you have 1000 arguments why you have a reason and a right to be worried. Selbst wenn du 1000 Gründe hast, warum du das Recht hast, besorgt zu sein. About nothing. Um nichts. But then the Bible continues. Aber dann fährt die Bibel fort. But in everything. Aber in allem. In everything. In allem. Now this is a very strong Greek word. Und dies ist ein sehr starkes griechisches Wort. It literally means everything. Es meint buchstäblich alles. That's what it means. Das bedeutet es. Everything includes everything. Alles beinhaltet alles. No, but you have to understand. Naja, aber du musst verstehen. I really have to worry now. Ich muss mir wirklich Sorgen machen. Because my son is a drug addict. Denn mein Sohn ist drogenabhängig. Let me tell you something. Ich sag dir etwas. We raised our son in a good Christian home. Unsere Söhne wurden in einem guten christlichen Zuhause erzogen. When they were young, they got baptized and they loved Jesus. Sie wurden getauft, als sie klein waren und sie lieben Jesus. They went through very painful experiences. Sie machten sehr schmerzhafte Erfahrungen. And our younger son left the house. Und unser jüngster Sohn verließ das Haus. Was it 20? Mit 20? Whatever, 19 years old. Vielleicht als er 19 Jahre alt war. One day he stood there with his suitcase. He said, I'm leaving. Eines Tages stand er da mit seinem Koffern. Ich gehe. Like the prodigal son. Wie der verlorene Sohn. Just left. Ist einfach weggegangen. I cried so hard, you cannot believe it. Ich weinte so sehr, du würdest es nicht glauben. He had the wrong friends. Er hatte die falschen Freunde. He became a drug addict. Er wurde drogenabhängig. 5 years. 5 Jahre lang. He took every drug that you can imagine apart from heroin. Er nahm jede vorstellbare Droge außer Heroin. Not just did he take drugs, he was selling drugs. Und er nahm sie nicht nur, er verkaufte die Drogen auch. Then he moved back into our house. Dann zog er wieder zu uns. But he was still addicted to drugs. Aber er war immer noch von den Drogen abhängig. So one day my wife went to Europe. Eines Tages reiste meine Frau nach Europa. We lived in America. Damals lebten wir in den USA. She went to Europe to fulfill a lifelong dream to take her mother to Europe. Sie unternahm diese Reise, um einen lebenslangen Traum zu erfüllen, nämlich ihrer Mutter Europa zu zeigen. So I said to her, go and fly with her there at the time when I also have to go. Ich sagte, verreise mit ihr, wenn ich gleichzeitig auch in Europa sein muss. Then I will come later and join you. Dann komme ich nach und wir treffen uns dort. Because I had to preach in Europe. Denn ich musste in Europa predigen. She was already in Europe. Sie war bereits in Europa. I was home in my house. Ich war allein in unserem Haus. A week before I left. Eine Woche vor der Abreise. My son walked into the living room where I sit. Kommt mein Sohn ins Wohnzimmer, wo ich saß. He said, Dad. Er sagte, Papa. I want you to know. Ich möchte, dass du weißt. You will not see me alive when I come home, when you come home from Europe. Du wirst mich nicht mehr lebend sehen, wenn du aus Europa zurück nach Hause kommst. I'm going to commit suicide. Ich werde Selbstmord begehen. I'm going to take an overdose of drugs. Ich werde eine Überdosis Drogen nehmen. And he was very serious. Er meinte es wirklich ernst. So what did I do? Was tat ich also? I threw myself down on the floor after he left. Nachdem er gegangen war, warf ich mich auf den Boden. And I began to pray. Und begann zu beten. This is what I prayed. Dieses betete ich. Lord, Herr, I am not traveling to Poland next week. Ich werde nächste Woche nicht nach Polen reisen. What a father would I be if I leave my drug addicted son home who is going to commit suicide and I go to another country to preach? Was für ein Vater wäre ich, wenn ich meinen drogenabhängigen Sohn, der Selbstmord begehen will, alleine lasse und ich gehe einfach in ein anderes Land zum Predigen? My prayer was not a prayer of faith. Das war kein Gebet des Glaubens. My prayer was a prayer of worry. Das war ein Sorgengebet. The Lord said to me. Der Herr sagte zu mir. What are you doing on the floor? Was machst du denn auf dem Fußboden? What do you mean? What am I doing on the floor? My son is killing himself. I'm praying. Was meinst du damit? Mein Sohn bringt sich um. Ich bete. Das mache ich. God said, get up. Gott sagte, steh auf. Stop it. Hör auf. Who do you think that you are? Was glaubst du denn, wer du bist? He's not your son, he's mine. Er ist nicht dein Sohn, er ist meiner. You are not the savior of your son, I am. Du bist nicht der Retter deines Sohnes, das bin ich. You better let him go. Lass ihn lieber los. Leave him in my hands. Lass ihn in meinen Händen. Go and preach the gospel in Poland. Geh und predige das Evangelium in Polen. I got up from the floor. Ich stand wieder auf. And I said, I will not work. Und sagte, ich werde mir keine Sorgen machen. I'm gonna get on the plane. Ich werde ins Flugzeug steigen. I'm gonna preach the gospel. Ich werde das Evangelium verkünden. I leave everything in God's hands. Ich lasse alles in Gottes Händen. I went to Poland. Ich flog nach Polen. Third, I think second or third day of me preaching there. Am zweiten oder dritten Tag dort. I received a message from him. Bekam ich eine Nachricht von ihm. Nobody talked to him. Niemand sprach zu ihm. Nobody preached to him. Niemand predigte zu ihm. He sent me a message. Er schickte mir eine Nachricht. Dad. Papa. I have no friends anymore. Ich habe keine Freunde mehr. He had a best friend in town. Er hatte einen besten Freund in unserer Stadt. He was also a drug addict and a drug dealer. Der auch drogenabhängig und ein Dealer war. He stopped the friendship. Er beendete die Freundschaft. He said, I have no friends anymore. Er sagte, ich habe keine Freunde mehr. I'm moving out of the house today. Ich ziehe heute aus dem Haus aus. I'm moving to Charlotte, which was a city 160 kilometers from us. Ich ziehe nach Charlotte, eine Stadt, die 160 Kilometer von uns entfernt war. I'm moving in with my older brother. Ich ziehe mit meinem älteren Bruder zusammen. I'm gonna get myself a job. Ich besorge mir eine Arbeit. And I'm never gonna touch drugs again. Und ich werde nie wieder Drogen anrühren. And he was delivered from 5 years drug addiction without anybody doing anything. Und er war von einer 5-jährigen Drogenabhängigkeit befreit, ohne dass sich jemand etwas darüber gesagt hat. You know what was one of the first things that happened when he arrived in another city? Wisst ihr, was als erstes geschah, als er in der anderen Stadt ankam? Somebody offered him drugs. Jemand bot ihm Drogen an. He said, no, thank you. Er sagte, nein, danke. No, thank you. Nein, danke. He's free of drugs. Er ist frei von Drogen. But here is the question. Aber hier ist die Frage. What would have happened if I would have stayed home and worried about my son? Was wäre passiert, wenn ich daheim geblieben und mich um meinen Sohn gesorgt hätte? He would probably be dead today. Er wäre heute wahrscheinlich tot. Do you know why? Weißt du warum? Because here is what we have to understand. Wir müssen Folgendes verstehen. When we worry about anything, wenn wir uns Sorgen machen um was auch immer, we are now taking matters into our own hands. Nehmen wir die Sachen in unsere eigene Hand. We are disobeying the commandment of God. Wir sind Gottes Gebot ungehorsam. We are now standing between God and the thing or the person we worry about. Dann stehen wir zwischen Gott und der Person, um die wir uns sorgen. Now we think we are the ones who has control of our life. Und dann denken wir, wir haben die Kontrolle über unser Leben. We think we have control over circumstances. Wir denken, wir haben die Kontrolle über Umstände. We have control over other people. Wir haben die Kontrolle über andere Leute. And by our worrying, we stop God from doing his job. Und wir hindern Gott an seinem Werk durch unsere Sorgen. Because God will never force us for anything. Denn Gott wird uns nie zu etwas zwingen. He told us, get out of the way. Er hat uns bereits gesagt, geh aus dem Weg. Quit worrying. Mach dir keine Sorgen. Everything is in my hands. Alles liegt in meinen Händen. So if we by worrying take things in our own hands, God is taking his hands off. Wenn wir die Dinge aus Sorge und Angst in die eigenen Hände nehmen, lässt Gott die Finger davon. I remember when my boy was very little, my older son. Als mein ältester Sohn noch sehr klein war, Debbie was teaching him how to tie his shoes. Brachte Debbie ihm bei, wie man Schnürsenkel bindet. Very patiently. Ganz geduldig. One day we had to leave. Eines Tages mussten wir aus dem Haus. I said, Daniel, put your shoes on, we have to go. Ich sagte, Daniel, zieh deine Schuhe an, wir müssen gehen. He got his shoes. Er holte seine Schuhe. He sat down on the stairs and began to tie his shoes. Er setzte sich auf die Treppe und begann, die Schnürsenkel zu binden. I knew he could not tie his shoes yet. Ich wusste, dass er es noch nicht konnte. Debbie was still teaching him. Debbie war noch dabei, es ihm beizubringen. We were in a hurry, we had to leave. Wir hatten es eilig, wir mussten los. I put him on my lap. Ich setzte ihn auf meinen Schoß. And I began to tie his shoes. Ich fing an, ihm die Schuhe zuzubinden. But he was like this. Aber er wehrte und wand sich und sagte, I'm a big boy. Ich bin ein großer Junge. I can tie my shoe. Ich kann meine Schuhe selbst zubinden. I tried to hold him. Ich versuchte ihn festzuhalten. But I couldn't tie his shoe. Aber ich konnte ihm die Schuhe nicht zubinden. God said to me, let him go. Gott sagte, lass ihn los. I let him go. Ich ließ ihn los. Try to tie his shoes. Er versuchte seine Schuhe zuzubinden. After a few minutes, he was so frustrated. Nach einer kleinen Weile war er so frustriert. Daddy, tie my stupid shoe. Papa, binde meine blöden Schuhe zu. I said, okay. Ich sagte, okay. God said to me. Gott sagte zu mir. Now you know how I feel. Jetzt weißt du, wie ich mich fühle. I tell my children, let it go. Ich sage meinen Kindern, lass es los. I take care of you. Ich kümmere mich um dich. I tie your shoes. Ich binde deinen Schnürsenkel zu. Let it go. Lass einfach los. My children don't let it go. Aber meine Kinder lassen es einfach nicht los. I have to watch them getting frustrated. Ich muss zuschauen, wie sie frustriert werden. I have to watch them getting hurt. Ich muss zuschauen, wie sie verletzt werden. Because they don't surrender. Denn sie geben sich nicht hin. I never forgot this lesson. Diese Lektion habe ich nie vergessen. 26 years ago. Vor 26 Jahren. But you see, here is what you need to understand. Das ist, was du verstehen musst. God is commanding, don't be anxious about anything. Gott gebietet, mach dir um rein gar nichts Sorgen. All things. Sondern in allem. Do what? Tue was? The Bible says, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving. Sagt die Bibel, lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Let your requests known to God. Bringe deine Anliegen vor Gott. If I would stop tonight, right now, all of you would leave frustrated. Ihr würdet alle ganz schön frustriert nach Hause gehen, wenn ich hier und jetzt aufhören würde. You know why? Wisst ihr warum? Because now you would all try not to worry. Denn ihr würdet einfach versuchen, euch keine Sorgen zu machen. Pastor Reinhard told us, don't worry. Pastor Reinhard hat gesagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. That it's a commandment of God. Er hat gesagt, dass es ein Gebot Gottes ist. I'm gonna stop worrying. Ich höre auf, mir Sorgen zu machen. I'm gonna stop worrying. Ich höre auf, mir Sorgen zu machen. You will fail. Du wirst versagen. Because the Bible doesn't say that. Denn so steht es nicht in der Bibel. Bible never says, don't worry for anything, period. In der Bibel steht nicht, macht euch keine Sorgen. Punkt. The Bible tells us exactly what to do. Die Bibel sagt uns genau, was wir tun müssen. You need to replace your worrying with something else. Du musst deine Sorgen durch etwas anderes ersetzen. What do we replace it with? Womit ersetzen wir sie? In everything. In allem. By prayer. Durch Gebet. And supplication. Und Flehen. Here are two different words. Hier geht es um zwei bestimmte Worte. Prayer. Gebet. Supplication. Flehen. What do they mean? Was bedeuten sie? If I would ask you, you probably wouldn't know. Du wüsstest es wahrscheinlich nicht, wenn ich dich fragen würde. What's the difference between prayer and supplication? Was ist der Unterschied zwischen Beten und Flehen? What does the Bible mean, supplication? Was meint die Bibel mit Flehen? It's very simple. Es ist ganz einfach. The Greek word for this one here, right? Das griechische Wort für Beten hier, it doesn't actually talk about what you do, it talks about a position. Es spricht nicht wirklich von einer aktiven Handlung, sondern von einer Position, Stelle, einem Ort, einem Platz. It talks about a place where you go to do something. Es ist ein Ort, an den du gehst und etwas machst. It means that I'm going to position myself in a place where I will pray. Es meint, ich positioniere mich an einer bestimmten Stelle, wo ich beten werde. This word means, dieses Wort bedeutet, request something. Du forderst etwas. To ask something from God. Du bittest Gott um etwas. So it's very simple. Es ist ganz einfach. So what do you do? Also was machst du? When worries come to your mind, wenn dich Sorgen beschleichen, They come to all of us. Und das geht uns allen so. They come to me too. Mir auch. I have hundreds of reasons to worry. Ich habe hunderte Gründe, mir Sorgen zu machen. My children live in America. I don't see them. Meine Kinder leben in den USA. Ich sehe sie nicht. My parents are 83 years old. Meine Eltern sind beide 83. I see them very seldom. Ich sehe sie nur sehr selten. I have many things on my mind. Ich muss an viele Dinge denken. Building an orphanage. Ein Waisenhaus bauen. I'm very strongly involved in a big work in Poland. Ich bin sehr involviert in einem großen Werk in Polen. I've got many things on my mind. Ich habe so viele Dinge im Kopf. So worry, the opportunity to worry comes to all of us. Wir haben alle die Gelegenheit, uns Sorgen zu machen. I've had many bad news in my life. In meinem Leben habe ich viele schlechte Nachrichten bekommen. We all do. Wir alle haben das. There is no exception. Da gibt's keine Ausnahme. But this doesn't give me an excuse to worry. Aber das ist für mich keine Ausrede, mir trotzdem Sorgen zu machen. So here is what you do. Also du machst Folgendes. When the temptation to worry comes, wenn die Versuchung, sich Sorgen zu machen, kommt, you first put yourself in a position of prayer. Bringst du dich zuallererst in eine Gebetshaltung oder gehst zuallererst ins Gebet? What do we usually do? Was machen wir normalerweise? We first put ourselves in a position to worry and try to fix our problem. Wir haben zuerst die Einstellung, uns Sorgen zu machen und zu versuchen, das Problem zu beheben. Isn't that the first thing we do? Ist es nicht das Erste, was wir tun? I'm gonna fix it. Ich bringe das in Ordnung. I'm gonna fix it. Ich bringe das in Ordnung. I know I can do this. Ich weiß, ich schaffe das. And we begin to worry. Und wir beginnen uns zu sorgen. No, God says, don't do this. Nein, Gott sagt, mach das nicht. The first thing you do is you put yourself in a position of prayer. Das erste, was du machst, ist, du gehst in die Position des Gebets. And then you pray. That's what supplication means. Und dann betest du. Das ist es, was Flehen bedeutet. But with thanksgiving. Allerdings mit Danksagung. Because my thanksgiving shows my faith. Denn meine Danksagung bezeugt meinen Glauben. It shows that I really let it go. Es zeigt, dass ich wirklich loslassen kann. Let me tell you practically how I do this. Ich erkläre euch, wie ich das ganz praktisch mache. When we lived in America, als wir in Amerika lebten, for many years we went on vacation in the Northwest. Fuhren wir jahrelang in den Nordwesten der USA, um Urlaub zu machen. Every year. Jedes Jahr. Long way from our house, 3,500 kilometers. Weit weg von unserem Haus, 3,500 Kilometer. We always went there. Dort fuhren wir immer hin. Because the church invited us to preach there. Denn die Gemeinde lud uns ein, um zu predigen. They paid the tickets for the whole family. Sie bezahlten die Tickets für die ganze Familie. And then a group of about 30 people from the church went for 1 week vacation camping. Und eine Gruppe aus der Gemeinde, etwa 30 Leute, gingen eine Woche lang campen. And they always invited us. Sie luden uns immer ein. So we went to this very nice river. Wir gingen zu diesem sehr schönen Fluss. Debbie's best friend. Debbie's beste Freundin. She's known her for 40 years, I think. Sie kennt sie seit 40 Jahren circa. Debbie's best friend always rented a boat, a motorboat. Debbie's beste Freundin mietete immer ein Motorboot. Quite fast, 100 kilometers an hour. Ein ziemlich schnelles, etwa 100 km/h schnell. Because there were a lot of teenagers and they went water skiing and just had fun. Denn viele der Teenager fuhren Wasserski und hatten Spaß. And I was responsible that year for taking care of the boat. An dem Jahr war ich verantwortlich für das Boot. On Sunday after I preached at that vacation place. Nachdem ich am Sonntag an diesem Urlaubsort gepredigt hatte. One of the friends said, Reinhard, I want to go water skiing. Sagte einer der Freunde, Reinhard, ich möchte Wasserski fahren. Can you take me out of the boat? Kannst du mich mit dem Boot fahren? I said, sure. Na klar. I said, I'm going down to untie the boat and get everything ready. Ich gehe schon mal runter und mache das Boot los. You go into my cabin. Und du gehst in meine Kabine. And when you walk into the cabin, right behind the door, the key to the boat is hanging. Gleich hinter der Tür hängt der Schlüssel für das Boot. It was a very small key. Es war ein sehr kleiner Schlüssel. Really small. Wirklich winzig. He grabbed that key on the key ring. Er nahm den Schlüssel beim Schlüsselring. And he walked through the whole camping place. It was not huge, but quite big. Und ging über das gesamte Campinggelände. Es war nicht riesig, aber doch sehr groß. Through the grass. Über den Rasen. When he arrived to the boat. Als er am Boot ankam. To hand me the key. Um mir den Schlüssel zu geben. There was no key. War da kein Schlüssel. Only the key ring. Nur der Schlüsselring war übrig. He said, oh no. Er sagte, oh nein. I lost the key. Ich habe den Schlüssel verloren. Do we have another key? Gibt es einen Ersatzschlüssel? I said, it's the only key to the boat. Ich sagte, nein, das war der einzige. He said, oh my God. Er sagte, oh mein Gott. We cannot even take the boat out of the water and give it back to the people we rented it from. Wir können das Boot nicht mal aus dem Wasser holen und zum Vermieter zurückfahren. The place we rented it from was almost 3 hours drive away. Der Vermieter war eine 3-stündige Autofahrt entfernt. So he began to panic. Er bekam Panik. Everybody look for the key. Alle müssen den Schlüssel suchen. It must have fallen off somewhere in the grass. Er muss irgendwo ins Gras gefallen sein. Everybody began to be worried. Alle fingen an, sich Sorgen zu machen. My first thought was, mein erster Gedanke war, oh no. Oh nein. Now we, the key. Der Schlüssel. I'm responsible. Ich bin dafür verantwortlich. That was my first thought. Das war mein erster Gedanke. But you know what my first action was? Aber weißt du, was meine erste Reaktion war? Right there, in the middle of all the panic, I stopped. Mitten in dieser ganzen Panik hielt ich still. I did this. Ich tat Folgendes. I put myself in a position of prayer. Ich ging in die Position des Gebets. And I said, Lord, und sagte, Herr, you command me, du befiehlst mir, not to worry about anything, mich um nichts zu sorgen. Includes the lost boat key. Das meint auch den verlorenen Schlüssel zum Boot. About anything. Um nichts. That includes my boat key. Das meint auch den Bootsschlüssel. So I said, I'm going to obey your word. Ich werde deinem Wort gehorsam sein. I refuse to worry about that key. Ich weigere mich, mir Sorgen um den Schlüssel zu machen. Instead, I do exactly what you tell me. Stattdessen tue ich genau das, was du mir sagst. I position myself before you. Ich positioniere mich vor dir. Now I'm going to do my supplication. Ich habe das Flehen gelernt. Which means to ask God. Was bedeutet, Gott zu fragen, zu bitten? So I said, God. Ich sagte, Gott. We need the boat key. Wir brauchen den Schlüssel zum Boot. Without the boat key, we cannot drive the boat. Ohne den Schlüssel können wir das Boot nicht fahren. We can't take the boat back. Und es nicht zurückbringen. You tell me to do this in your word. Du sagst in deinem Wort, dass ich es so machen soll. So now I'm doing exactly what you said. Und das mache ich jetzt genauso. Give me the boat key. Gib mir den Bootsschlüssel. I said, Lord, I don't care how you do this miracle. Ich sagte, Herr, es ist mir egal, wie du das machst. You can lead me directly to the key. Du kannst mich direkt zum Schlüssel führen. Somebody else can find the key. Jemand anderes kann ihn finden. Angel can bring the key to me. Ein Engel kann mir den Schlüssel bringen. Or you can create a new key. Oder du kannst einen neuen Schlüssel erschaffen. I don't care. Ist mir egal. But I'm not gonna worry. Aber ich sorge mich nicht. I'm gonna position myself and pray. Und ich verharre in der Gebetsposition. That's it. Das war's. I didn't pray anymore. Mehr betete ich nicht. Then I said. Dann sagte ich. Father. Vater. Your word says. Dein Wort sagt. I need to do this with thanksgiving. Ich soll das in Dankbarkeit machen. So thank you. Herr, danke. You've already heard me. Dass du mich bereits erhört hast. Thank you. Danke. That the solution is already mine. Dass mir bereits die Lösung gehört. Thank you. Danke. That I will have a new key. Dass ich einen neuen Schlüssel bekomme. Thank you. Danke. And I just walked away. Und ich ging einfach weg. My friend got actually upset with me. Mein Freund wurde böse auf mich. Why not looking for the key? Warum suchst du nicht auch nach dem Schlüssel? I said, because the Bible says we mustn't worry. Die Bibel sagt, wir sollen uns nicht sorgen. I did what the Bible says. Ich machte einfach, was die Bibel sagt. Where's the key? Where's the key? Alle suchten wie verrückt nach dem Schlüssel. Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Grass this high, a huge camping lot. How are you gonna find a little key? So hoher Rasen, ein großes Gelände. Wie willst du den Schlüssel finden? It's very stressful. Es ist sehr stressig. Very bad for your health. Sehr schlecht für deine Gesundheit. So I didn't. Da machte ich nicht mit. I just said, thank you, Jesus. Ich sagte einfach, danke, Jesus. So about 5 minutes later. Etwa 5 Minuten später. All the thoughts came back to my mind. All diese Gedanken tauchten wieder in meinem Kopf auf. You have no key. Du hast keinen Schlüssel. You are responsible. Du bist dafür verantwortlich. You'll be in trouble. Das gibt Ärger. Same thoughts came. Genau dieselben Gedanken kamen. You know what I did? Weißt du, was ich tat? I did not repeat this. Ich habe das Gebet nicht wiederholt. Because I already did that. Das war schon erledigt. I already positioned myself and I already asked. Ich hatte mich bereits positioniert und darum gebeten. When the thoughts of worry came back, als die Sorgen wieder auftauchten, I did this. Sagte ich, thank you, Jesus. Danke, Jesus. I've asked you. Ich habe schon darum gebeten. I've positioned myself to pray. Ich habe mich im Gebet positioniert. Thank you. Danke. You heard me. Du hast mich gehört. Thank you. Danke. Problem is fixed. Das Problem ist behoben. From your point of view, it's fixed. Von deinem Standpunkt aus ist es behoben. I will not disobey and worry. It's okay. Ich werde nicht ungehorsam sein und mich sorgen. Alles okay. 2 minutes later. 2 Minuten später. Right. ideas are stupid. Reinhard, du bist so dumm. My thoughts. Meine Gedanken. I mean, so irresponsible. Das ist so unverantwortlich. You know what I did? Weißt du, was ich tat? I said, thank you, Jesus. Ich sagte, danke, Jesus. I'm not gonna change obeying the Bible. Ich werde es nicht ändern, der Bibel zu gehorchen. I'm not going back to worry. Ich wende mich nicht wieder den Sorgen zu. Just thank you. Danke einfach. I'm only giving thanks now. Ich sage einfach danke. I'm gonna keep praying. Ich werde nicht ständig weiterbeten. But I did. Das war erledigt. Thank you. Danke. Just thank you. Danke einfach. That's what I did. Das tat ich. Then I heard somebody scream. Dann hörte ich jemanden rufen. Hey everybody, I found a key in the grass. Who does that belong to? Hey Leute, ich habe einen Schlüssel im Gras gefunden. Wem gehört der? I said thank you. Ich sagte danke. Took the boat key and drove the boat. Nahm den Schlüssel und fuhr das Boot. I have many stories like this. Ich habe jede Menge solcher Geschichten. Because I live my life like this. Denn so lebe ich. When anything comes that gives me naturally reason to worry, wenn etwas geschieht, das mir einen natürlichen Grund für Sorgen gibt, I position myself, positioniere ich mich, I don't fast and pray for 3 days, ich faste und bete nicht 3 Tage lang, I just say, Lord, ich sage einfach, Herr, Bible says, die Bibel sagt, so I'm gonna do exactly what the Bible says, ich mache genau, was die Bibel sagt, refuse to be anxious, ich weigere mich, ängstlich zu sein, instead, I come to you, stattdessen komme ich zu dir and ask you to fix this problem. Und bitte dich, das Problem zu beheben. However you want to, that's your problem. Wie auch immer du das machen willst, das ist dein Problem. I'm not telling you how to fix it, but I'm telling you to fix it. Ich sage dir nicht, wie du es lösen sollst. Ich sage nur, bring es in Ordnung. Because you told me that's what I should do. Denn du hast gesagt, so soll ich das machen. And I never again pray about that same problem. Und ich bete nie zweimal über das gleiche Problem. Never. Niemals. Every time temptation comes, I just give thanks. Jedes Mal, wenn die Versuchung da ist, danke ich einfach. I just give thanks. Ich danke einfach. Do you know what happened? Weißt du, was dann passiert? You live a life of peace. Du lebst ein Leben in Frieden. You know why you live a life of peace? Und weißt du, warum du ein Leben in Frieden lebst? Because if you do this, this will happen. Weil wenn du es so angehst, geschieht es genau so. And the peace of God, which passes understanding, will guard your heart and minds in Jesus Christ. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Philipper 4,7. That's the result of quitting to worry. Das ist das Resultat, wenn man aufhört, sich Sorgen zu machen. You know, a lot of people love me. Wisst ihr, viele Leute lieben mich. But there's people who don't like me. Es gibt aber auch Leute, die mich nicht mögen. Because I love people. Weil ich Menschen liebe. They don't like me because I love them. Sie mögen mich nicht, weil ich sie liebe. It's hard to understand, huh? Das ist schwer zu verstehen. You love them and they don't like them. Du liebst sie und sie mögen dich nicht. Like recently a woman came to me. So wie letztens, als eine Dame zu mir kam. Pastor Reinhard, pray for me. Pastor Reinhard, bete für mich. Sure. Natürlich. What can I pray for? Wofür kann ich beten? I have no peace in my life. Ich habe keinen Frieden in meinem Leben. Pray for me for peace. Bete, dass ich Frieden habe. Pray for God to give me peace. Bete, dass Gott mir Frieden gibt. So I said, you probably worry a lot, don't you? Ich sagte, du machst dir wahrscheinlich oft Sorgen, oder? Oh, Pastor, it's not Pastor, if you would know my problem. Oh, Pastor, wenn du wüsstest, welche Probleme ich habe. Pastor, I have no idea. Du hast ja keine Ahnung. I said, do you worry? Ich fragte, machst du dir Sorgen? Yes, Pastor. Ja, Pastor. I said, I'm not gonna pray for you for peace. Ich sagte, ich werde nicht für Frieden für dich beten. She got angry with me. Sie wurde sauer auf mich. Pray for me for peace. Bete, dass ich Frieden habe. I said, no. Ich sagte, nein. I cannot pray peace into your life when you worry. Ich kann keinen Frieden über deinem Leben aussprechen, wenn du dich sorgst. My prayers have no power. Meine Gebete haben keine Kraft. I'm not gonna pray a nice prayer, make you feel better, but nothing changes. Ich bete kein nettes Gebet, damit du dich besser fühlst, aber es ändert sich gar nichts. I love you. Ich liebe dich. I'll tell you the truth. Darum sage ich dir die Wahrheit. Obey verse 6 and you have verse 7. Gehorche Vers 6 und dir wird Vers 7 gehören. Disobey verse 6 and you never have peace no matter who prays. Ignoriere Vers 6 und du wirst niemals Vers 7 haben, egal wer für dich betet. That's very clear. Das ist ganz klar. So, why do we need to do it like this? Warum müssen wir es so befolgen? See, the question is, why does the Bible command us to stop worrying about anything? Die Frage ist, warum befiehlt uns die Bibel, uns um rein gar nichts zu sorgen? But instead, aber stattdessen, position, positionier dich, ask, frage oder bitte, and give thanks. Und danke. Just give thanks. Danke einfach. Stop praying for 3 weeks. Hör auf, 3 Wochen lang zu beten. Use your energy to pray for intercession. Nutze deine Energie für Fürbitte. Don't waste your energy to pray to fix your problem. Verschwende deine Energie nicht an Gebete, die dein Problem lösen sollen. You don't need this. Das ist nicht nötig. I love to pray. Ich liebe es zu beten. But I'm not gonna waste my energy to pray for my problems to be fixed when God promises me to fix them. Aber ich verschwende meine Energie nicht für Gebete, damit Probleme gelöst werden sollen, wenn Gott schon versprochen hat, alle Probleme zu lösen. Use my energy to pray for Brazil. Ich nutze meine Energie dazu, für Brasilien zu beten. Use my energy to pray for a move of God in this nation. Ich nutze meine Energie zu beten für eine Bewegung Gottes in dieser Nation. Not to have my problems. No. Nicht damit meine Probleme gelöst werden. Because many of these prayers are worried prayers, not prayers of faith. Denn viele dieser Gebete sind Sorgengebete, keine Gebete des Glaubens. Put it in the hands of God and leave it there. Lege es in Gottes Hände und lass es dort. So, let me give you some reasons why we need to live like this. Hier ein paar Gründe, warum wir so leben sollten. Why does God command us to do this? Warum gebietet uns Gott, auf diese Art zu leben? Because number one. Denn erstens. If we worry, it shows our lack of faith. Es beweist unseren Mangel an Glauben, wenn wir uns sorgen. Sorry, but that's true. Sorry, aber es ist wahr. If you worry, it shows that you don't really believe. Wenn du dich sorgst, beweist du, dass du nicht wirklich glaubst. Because if you believe, you will never worry. Denn wenn du glaubst, sorgst du dich nie. Just throw out a few Bible verses. Lass mich ein paar Bibelverse anführen. We know that all things work together for good for those who love God and are called according to His purpose. Für die, die Gott lieben, muss alles zu ihrem Guten dienen. Es sind die Menschen, die er nach seinem freien Entschluss berufen hat. Do you believe that? Glaubst du das? Well, if you believe it, why are you worrying? Wenn du es glaubst, warum sorgst du dich dann? If you believe it's going to be for your good, why do you worry? Wenn du glaubst, dass es dir zum Guten dient, warum sorgst du dich dann? You worry because you don't really believe it. Du sorgst dich, weil du nicht wirklich glaubst. If you believe it, you will never worry. Wenn du es glaubst, wirst du dich nie sorgen. So our worry shows our unbelief. Unser Sorgen beweist unseren Unglauben. The Bible says it's impossible to please God without faith. Die Bibel sagt, es ist unmöglich, Gott zu gefallen ohne Glauben. So every time we worry, we express unbelief. Jedes Mal, wenn wir uns sorgen, drücken wir Unglauben aus. Let me show you something. Lasst mich euch was zeigen. Colossians 3, verse 3 says this. Kolosser 3, Vers 3 sagt dies. Our lives are hidden with Christ Jesus in God. Unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. So the Bible says our lives are hidden with Christ Jesus in God. Also die Bibel sagt, unser Leben ist mit Christus in Gott verborgen. This is your little life. Das ist dein kleines Leben. That's you. Das bist du. This is Jesus Christ. Das ist Jesus Christus. Your life is hidden in Jesus. Dein Leben ist in Jesus verborgen. Together with Jesus, it's hidden in God. Zusammen mit Jesus ist es in Gott verborgen. This is God. Das ist Gott. Where is your life? Wo ist dein Leben? It's right in there. Genau da drin. Look at him. Schau auf ihn. He's the devil. Er ist der Teufel. He doesn't like me. Er mag mich nicht. He's trying to hurt me. Er versucht mich zu verletzen. Try to take my life. Er versucht mich umzubringen. No devil in the world can get to me unless they first go through God and through Jesus. Kein Teufel der Welt gelangt zu mir, denn er geht erst durch Gott und Jesus. You touch God and he's gonna smack you. Du greifst Gott an, er wird dich zerschlagen. Touch Jesus, he's gonna smack you too. Du greifst Jesus an, er wird dich auch zerschlagen. It's our unbelief that removes us from where we are. Unser Unglaube transportiert uns aus diesem Schutz heraus. But the devil always touches me. Aber der Teufel greift mich ständig an. Of course. Natürlich. Only by faith are you here. Nur durch Glauben bist du in diesem Schutzraum. Only by faith. Nur durch Glauben. So if you don't believe it, wenn du es also nicht glaubst, you're right here. Bist du außerhalb. The devil can touch you. Der Teufel kann dich angreifen. Very easily. Ganz leicht. But if you believe, aber wenn du glaubst, you are untouchable. Bist du unantastbar. So worrying is so terrible because it shows our unbelief. Sich Sorgen machen ist deshalb so schrecklich, weil es unseren Unglauben zeigt. Do you know stress is never caused by circumstances? Wusstest du, dass Stress nie durch Umstände verursacht wird? Never. Niemals. Anybody of you who has a stressful situation, raise your hand. Jeder, der eine stressige Situation hat, hebe die Hand. Very honest. Ganz ehrlich. What's your stress? Was genau ist dein Stress? Work. Die Arbeit. Okay, your stress is not because of your work. Du hast keinen Stress wegen der Arbeit. Your stress is because of your unbelief. Du hast Stress wegen deinem Unglauben. Because the Bible says. Denn die Bibel sagt. I am with you and I will never leave you and I will never forsake you. Ich werde dich nicht aufgeben, noch dich verlassen. So Jesus is with you at the place you work. Jesus ist also bei dir an dem Ort deiner Arbeit. He's with you. Er ist bei dir. You don't work alone. Du arbeitest nicht alleine. Everything is in his hands. Alles liegt in seinen Händen. Who else is a stress? Wer hat sonst noch Stress? What's your stress? Was stresst dich? Your son. Why? Dein Sohn. Warum? He has a syndrome of Asperger. Yes. I understand. Er hat das Asperger-Syndrom. Ich verstehe. But do you know? Aber wusstest du? The stress is not really caused because of his syndrome. Der Stress wird nicht von seinem Syndrom verursacht. The stress is because we don't believe everything, including the syndrome, must work for our good. Es ist stressig, weil wir nicht glauben, dass alles, auch dieses Syndrom, zu unserem Besten wirken muss. It has to. Das muss es. The Bible says everything. Die Bibel sagt alles. We look at this stressful situation with our natural eye. Aber wir schauen die stressige Situation mit unseren natürlichen Augen an. This is a painful truth that few Christians are willing to face. Das ist eine schmerzhafte Wahrheit, der wenige Christen in die Augen sehen wollen. Very few are willing to face their own unbelief. Nur sehr wenige sind gewillt, den Unglauben im eigenen Herzen zu konfrontieren. The doctor diagnosed me with leukemia. Die Ärzte diagnostizierten mich mit Leukämie. Stress would have been if I would have been in unbelief. Stress würde sein, wenn ich in Unglauben leben würde. Because I lived in faith, it was not stress. Aber weil ich im Glauben lebe, war da kein Stress. When my son said, I'm gonna kill myself. Als mein Sohn sagte, ich werde mich umbringen, it would have only been stressful if I would have worried and not believed. Wäre es nur stressig gewesen, wenn ich mir Sorgen gemacht hätte, anstatt zu glauben. Do you know there is a scripture, the promise in the Bible for every situation? Es gibt in der Bibel für jede Situation einen Vers, ein Versprechen. I hope I'm not trying to be hard to you, I'm trying to help you. Ich will nicht hart sein, ich versuche dir jetzt nur zu helfen. Because I have compassion. Denn ich habe Mitgefühl. But if you don't surrender this into the hands of the Lord. Aber wenn du das nicht in Gottes Hände übergibst. Believing that even this terrible thing has to work for your good. Und glaubst, dass sogar diese schreckliche Sache zu deinem Besten dienen muss. Your life will be very stressful. Wird dein Leben sehr stressvoll sein. You can name any situation. Du kannst jede erdenkliche Situation benennen. I lost my job. Ich habe meine Arbeit verloren. I can't pay my bill. Ich kann meine Rechnungen nicht bezahlen. It's because we don't believe. Das kommt durch Unglauben. God says, my Father in heaven will always provide for you. Jesus sagt, mein Vater im Himmel wird dich immer versorgen. What we have to understand is that our worrying is a sign of unbelief. Wir müssen unser Sorgen machen, also als Zeichen des Unglaubens verstehen. With unbelief, we cannot please God. Wir können Gott nicht gefallen mit Unglauben. That's why God says, look, don't worry for anything. Darum sagt Gott, schau, mach dir einfach überhaupt keine Sorgen. I want you to live a life of faith. Ich möchte, dass du im Glauben lebst. Do you know when God told us to move to Brazil? Weißt du, als Gott uns bat, nach Brasilien zu ziehen? You would not believe what happened. Du hättest nicht geglaubt, was passierte. We booked the tickets. Wir buchten die Flugtickets. We prepared to move to this country. Wir bereiteten uns vor, in dieses Land zu ziehen. 2 months before we moved here. 2 Monate vor dem Umzug hierhin. 3 months. 3 months. 3 Monate vor dem Umzug. Was the worst 3 months of our entire 27 years of marriage. Das war genau die schlimmste Zeit in unserer 27-jährigen Ehe. Everything. Alles ging schief. They shot our dog and he had to have a leg amputated. Unser Hund wurde angeschossen, sein Bein musste amputiert werden. Her mother died in our arms. Debbies Mutter starb in unseren Armen. Her only sister. Debbies einzige Schwester. Who is an alcoholic. Sie ist Alkoholikerin. Her life fell apart completely when her mother died. Ihr Leben ging komplett in Bach runter, nachdem die Mutter verstarb. The doctors had to do surgery on me. Der Arzt sagte, ich benötige eine Operation. They overdosed me with drugs. It almost killed me. Sie dosierten meine Medikamente zu stark und brachten mich fast um. She was 10 hours away trying to help her sister. I was 10 hours away in my house alone, almost dying. Debbie war 10 Stunden weit weg, um ihrer Schwester zu helfen. Ich war 10 Stunden entfernt, allein in unserem Haus und dem Tode nahe. Everything you can dream about went wrong. Alles, was du dir vorstellen kannst, ging schief. I was unable to walk from here to that back door alone. Ich konnte nicht mal selbstständig ein kleines Stück bis zur Tür gehen. But I was alone. There was no one in the house. Aber ich war alleine. Niemand war im Haus. For about 3 weeks, maybe. Das ging etwa 3 Wochen so. One night I went into a coma. Eines Nachts fiel ich ins Koma. Yeah, in an adrenaline shock. You do it like a coma. In einen Schockzustand. And after 3 hours, an audible voice woke me up. Nach etwa 3 Stunden weckte mich eine hörbare Stimme auf. On the way to the airport, on the telephone, the doctor said you have a form of cancer in your skin. Auf dem Weg zum Flughafen sagte der Arzt Debbie übers Telefon, du hast einen Hautkrebs. You cannot go in the sun. Du darfst nicht in die Sonne gehen. She said, I'm moving to Brazil. There is sun every day. I'm not going to stay out of the sun. Sie sagte, aber ich ziehe nach Brasilien. Dort scheint die Sonne jeden Tag. Ich bleibe nicht drinnen. That was 2 years ago. Das war vor 2 Jahren. I was not stressed for 1 minute. Ich war keinen Augenblick lang gestresst. My friends were. Meine Freunde schon. Reinhard, you're going to die. Reinhard, du wirst sterben. You have to cancel your trip to Brazil. Du musst die Reise nach Brasilien absagen. 2 weeks ago, 2 weeks before we went, they said, you can hardly walk. How are you going to fly to Brazil? 2 Wochen vor der Abreise. Du kannst kaum laufen. Wie willst du da nach Brasilien fliegen? I said, I'm going. Ich sagte, ich gehe trotzdem hin. They said, what if you die? Sie sagten, was, wenn du stirbst? I said, well, then Debbie will take a coffin to Brazil, but I'm going. Na ja, dann nimmt Debbie halt einen Sarg mit nach Brasilien, aber ich gehe trotzdem. I said, I'm going. Ich gehe trotzdem. And we went. Und wir verreisten. But in all these 3 months, I was never stressed for 1 moment. Aber in diesen 3 Monaten war ich nicht einen Moment lang gestresst. Do you know why? Weißt du warum? I live what I'm preaching to you tonight. Ich lebe, was ich dir heute predige. Exactly what it is. Genau so ist das. So the first reason is worrying shows our unbelief. Also erstens, Sorgen zeigen unseren Unglauben. There are many reasons why we shouldn't worry. Es gibt viele Gründe, warum wir uns keine Sorgen machen sollen. But it's late. Aber es ist schon spät. I still want to prophesy. Und ich möchte noch gerne prophezeien. So I'm going to give you one last reason. Darum gebe ich euch noch einen allerletzten Grund. Look at this scripture. Schau dir diese Bibelstelle an. It is so beautiful. Sie ist so schön. The Bible says in 1 Peter 5, verse 6 and 7. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 6 und 7. Look at this. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that he may exalt you in due times, casting all your cares upon him, for he cares for you. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. How glorious! Wie wunderbar! But you know, weißt du, he cannot care of me if I take care of myself. Er kann nicht für mich sorgen, wenn ich mich selbst um mich sorge. Unless I let it go, I cannot. Er kann es nicht, es sei denn, ich lasse los. Look, throw on him every one of your cares. Schau, alle Sorge wirf auf ihn. Throw it. Wirf sie. But not like this. Aber nicht so. Okay, God. Okay, God. Not like this. Nicht so. Okay, God. Okay, God. I'm gonna throw you my cares upon you. Ich werfe meine Sorgen auf dich. And then all the thoughts come back. Und dann kehren alle die Gedanken zu mir zurück. I love my little cat. Ich liebe mein kleines Kätzchen. It makes me feel secure. Ich fühle mich dadurch sicher. I want to have control of this little thing. Ich möchte diese süße kleine Sache kontrollieren. My life gets so stressful. Mein Leben wird so stressig. God, I told you to throw it. Gott hat dir gesagt, du sollst es auf ihn werfen. Okay. Okay. I have so many reasons to worry. Aber ich habe so viele Gründe, mir Sorgen zu machen. Many reasons. So viele Gründe. No. Nein. You throw it like this. Du wirfst es genau so. It's gone. Zack, es ist weg. Where is it? Wo ist es? I don't know. I threw it away. Keine Ahnung, ich hab's weggeworfen. Why did he throw it away? Warum hast du es weggeworfen? Because he cares for me. Weil er sich um mich sorgt. Promises, he cares. Er hat versprochen, sich um mich zu kümmern. He promises. Er verspricht es. If you want to experience the care of God, wenn du Gottes Versorgung erleben möchtest, you must throw your cares away. Musst du deine Sorgen wegwerfen. You have to. Du musst es tun. That's how we live our life. So leben wir unser Leben. So our lives in peace. Und wir leben in Frieden. Completely in peace. Vollkommen im Frieden. I will not change my life with anybody that I have yet met. Ich würde mein Leben mit keinem tauschen, den ich bisher getroffen habe. I don't know anybody whose life I would rather live. Ich kenne niemanden, dessen Leben ich lieber leben würde. I've got peace. Ich habe Frieden. I've got joy. Ich habe Freude. I wake up happy, I go to bed happy. Ich wache morgens fröhlich auf und gehe abends fröhlich ins Bett. Not because I don't have problems. Nicht, weil ich keine Probleme habe. Because I threw them away. Sondern, weil ich sie weggeworfen habe. And I'm gonna leave them there. Und weil ich sie auch dort lasse. Just leave them. Einfach lassen. All in his hands. Alles in Gottes Hände. Now I promise you. Ich verspreche dir. If you put into practice. Wenn du das praktizierst. But I taught you tonight. was ich dir heute beigebracht habe. In the beginning it will be hard. Am Anfang ist es schwer. You know why it's going to be hard? Und weißt du warum? Because we have been so used to worrying. Weil wir uns so an das Sorgenmachen gewöhnt haben. Worrying has become our natural life. Sorgenmachen ist unser natürliches Leben geworden. We do it every day. Wir machen das jeden Tag. It's become so natural to us. Es ist so natürlich für uns geworden. That if we begin to practice it, it will be so new. Dass es ganz neu sein wird, wenn wir anfangen, dies zu praktizieren. But let me encourage you. Aber lass mich dich ermutigen. Please establish this habit. Bitte mache es zu deiner Gewohnheit. If you have to listen to the recording over and over and over again. Hör dir diese Aufnahme immer und immer wieder an, wenn es sein muss. But mostly. Aber vor allem. Any worry that comes to you. Jede Sorge, die auftaucht. Stop. Stoppe. Wherever you are, stop. Egal, wo du gerade bist, halte an. Position yourself before God. Komme, positioniere dich vor Gott. And now tell him. Und dann sag's ihm. God, here is my problem. Gott, hier ist mein Problem. Probleme. I need your strength. Ich brauche deine Kraft. I need your strength. Ich brauche deine Kraft. Thank you. Danke. Do never forget Thanksgiving. Vergiss nie zu danken. Because if you don't add Thanksgiving, you focus on the problem. Denn wenn du nicht dankst, fokussierst du dich auf das Problem. You add Thanksgiving, you focus on God. Aber mit Danksagung fokussierst du dich auf Gott. Thank you, God. Danke, Gott. Promise to care for me. Du hast versprochen, dich um mich zu kümmern. Thank you. Danke. Now the same thoughts come to you. Jetzt kommen wieder diese Gedanken. Problems haven't changed. Dass Probleme sich nicht gelöst haben. Don't start to pray. Beginne nicht wieder zu beten. Just say this. Sag einfach. Father, I already obeyed the Bible. Vater, ich habe der Bibel schon gehorcht. I already threw it on you. Ich habe es schon auf dich geworfen. Thank you, you heard me. Danke, du hast mich gehört. Thank you, you heard me. Danke, du hast mich gehört. I will keep trusting you, thank you. Ich vertraue dir weiterhin, danke. Yes, thank you. Einfach danke. And you will have incredible peace. Und du wirst unglaublichen Frieden erleben. Then a little while later, all the thoughts come to you. Etwas später kommen all diese Gedanken wieder. Ori, ori, ori, ori, ori. Du sollst beten, beten, beten. Now, Baji. Aber das geht nicht. Now, Baji, ora. Bitte bete nicht so. So fala obrigado, Jesus. Sage einfach danke, Jesus. Já tudo eu entreguei, já tudo nas suas mãos. Obrigado. Ich gebe alles hin. Ich gebe alles in deine Hände. Obrigado, obrigado, obrigado. Você fica em paz. Danke, danke, danke. Quando você... Und dann bleibst du ganz ruhig. Wenn du das praktizierst, wirst du ein unglaubliches Leben haben. Das verspreche ich dir. I promise you. Let's pray. Lasst uns beten. I'm not gonna pray for your problems. Ich bete nicht für eure Probleme. Because I already told you what to do with your problems. Denn ich habe euch schon gesagt, was ihr damit machen sollt. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Your word is so beautiful. Dein Wort ist so wunderschön. It's so simple. Es ist so einfach. It's so clear. Es ist so deutlich. You give us a life of peace. Du gibst uns ein Leben im Frieden. If we just obey your word. Wenn wir nur deinem Wort gehorchen. Precious Holy Spirit. Teurer Heiliger Geist. I pray tonight. Ich bete heute Abend. That you help every person in this room. Dass du jeder Person in diesem Raum hilfst. To apply this truth. Diese Wahrheit anzuwenden. Let them never be the same again. Lass sie nicht mehr dieselben sein. Let them put into practice what they learned today. Lass sie anwenden, was sie heute gelernt haben. Help them, Lord. Hilf ihnen, Herr. So that their hearts can be free. Damit ihre Herzen frei sind. Free to win the lost. Frei, um die Verlorenen zu gewinnen. Free to carry your burdens. Frei, deine Lasten zu tragen. Free to pray for our nation. Frei, um für unsere Nation zu beten. Help all of us. Hilf uns allen. To live our life like this. So ein Leben zu führen. We ask you in the precious name of Jesus. Das bitten wir im wertvollen Namen Jesu. Amen. Amen.